16. Kapitel. Bei meiner Ehre, Herr Doktor, Sie haben mit Ihrer Zange die Haut von beiden Händen rein abgerissen, rief mein Onkel Tobi, und obendrein haben Sie mir alle Knöchel zu Brei gequetscht. Ihre eigene Schuld, sagte Dr. Slup, Sie hätten Ihre beiden Hände falten und halten sollen wie ein Kindskopf, wie ich Ihnen sagte, und festsitzen. Das tat ich ja, antwortete mein Onkel Tobi. Ja, so müssen die Zähne meiner Zange nicht recht gefüttert oder das Niet zu locker sein, oder auch der Schnitt in meinem Daumen hat mich nicht recht ansetzen lassen, oder es ist auch möglich. Ein Glück ist, sagte mein Vater und unterbrach das Herrechnen aller Möglichkeiten, dass das Experiment nicht zuerst an meines Kindes Kopf gemacht worden ist. Das hätte ihm nicht im geringsten geschadet, antwortete Dr. Slop. Ich behaupte nach wie vor, sagte mein Onkel Tobi, es hätte sein Cerebellum zerbrochen oder der Schädel hätte so hart sein müssen wie eine Granate und ein ordentliches Pappmus daraus gemacht. Doch warum nicht gar, versetzte Dr. Slop. Ein Kindskopf ist von Natur so weich wie ein gebratener Apfel. Die Suturen geben nach und über dem hätte ich es auch hernach bei den Füßen holen können. Ich wünschte, dass Sie den letzten Weg gleich einschlügen, sagte mein Vater. Oh, tun Sie das doch, setzte mein Onkel Tobi hinzu.